alles Spaß, ja, ja, alles, alles Party, alles, alles Spaß, alles, alles Party, ja, alles Spaß. Jedes Wochenende wird gefeiert, alles, alles Spaß, alles Party. Stutz los, für dein Spaß, denn das Leben ist ja kurz. Ja, alles Spaß, alles, alles Party. Party, Party, jedes Wochenende, lohnt sich anzuleben, jeden Tag ein neues Bild. Denn erst will er uns sein, so ist das sein, gesund, die große Liebe, doch bis jetzt mein Schein. Im Sitze, auf die Toilette, ist das deine Liebe, ist das deine Liebe. Du fragst dich selber und andere um dich herum, aber die Gesellschaft fordert das ja von dir. Oder dich. Oder dich. Du trägst etwas in dir, doch du lässt es nicht an dich ran. Du lässt es nicht an dich ran.